Man stellt es sich als Lust vor, Kind reicher Eltern zu sein. Madeleine Schickedanz hat es auch als Last erfahren. Der Vater hatte den Wollhandel 1927 gegründet. Die Mutter, Grete Schickedanz, die ihre Tochter 1943 in einem Luftschutzbunker zur Welt gebracht hatte, hat daraus das einst berühmte Versandhaus Quelle geformt. Madeleine Schickedanz hatte als Kind die Mutter wohl auch vermisst. Die habe immer bis spät in die Nacht gearbeitet, hat Madeleine Schickedanz erzählt. Die Tochter brach ihr Betriebswirtschaftsstudium ab. Zahlen und die Mitarbeit im Konzern überließ sie ihren Ehemännern. Die ersten beiden mussten nach der Scheidung auch das Unternehmen verlassen. Der dritte vertritt nun ihre Interessen im Aufsichtsrat von Arcandor. Madeleine Schickedanz entschied gelegentlich mit, wer das Versandhaus führen sollte. Der ehemalige Postchef Klaus Zumwinkel hat es lange getan, durchaus erfolgreich. Als der Wiedervereinigungsboom vorbei war, verschliss Quelle mehrere Vorstände. Mancher, wie der frühere Bertelsmann-Vorstand und Schickedanz-Vertraute Thomas Middelhoff, zeigte bis zuletzt weltfremde Einschätzungen. Als er voriges Jahr ging, sagte er, Arcandor habe das Gröbste hinter sich. Karstadt liegt absolut so, wie wir uns das erhofft haben. Jetzt steht die Insolvenz als realistische Option bevor. Madeleine Schickedanz ist dabei von einer Milliardärin zur Millionärin geworden. Die nun 65 Jahre alte Erbin will das Unternehmen erhalten, als Basis für ihre Stiftung, die krebskranken Kindern hilft und auch, um nicht alles abschreiben zu müssen. Das deckt sich mit den Interessen des zweiten Großaktionärs des Bankhauses Saal-Oppenheim. Frau Schickedanz gehören nur noch rund 27% von Arcandor, dem Privatbankhaus knapp 30%. Mehr sollen es auf keinen Fall werden, weil sonst ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre fällig würde. Das begrenzt die Hilfe über eine Kapitalerhöhung. Deshalb ist Karl-Gerhard Eick auf die Idee gekommen, staatlich verbürgte Kredite für Arcandor zu beantragen. Eick war bis Ende Februar lange Jahre Finanzvorstand der Deutschen Telekom. Endlich mal Erster sein soll ein Grund gewesen sein, zu Arcandor zu gehen. Und natürlich, um den Konzern zu sanieren. Analysten wie Hans-Peter Wodniak von Fair Research halten das für nahezu unmöglich. Arcandor hat seit, ich würde mal sagen, etwa 10 Jahren, also deutlich nach der Wiedervereinigung, nur noch Verluste geschrieben und Geld, Cash verloren. Sodass es also für mich keinerlei Sinn macht, diesem Unternehmen weitere Kredite zu geben. Dies zu akzeptieren dürfte auch Frank Bsirske schwerfallen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi kämpft natürlich um die rund 86.000 Arbeitsplätze, davon 53.000 in Deutschland. Sie auf eine deutsche Warenhaus AG zu verlagern, unterstützt er nicht. Das schlägt Eckhard Cordes vor, der Vorstand von Metro, der Arcandor, die frühere Karstadt Quelle, mit der Kaufhofkette zusammenlegen will. Cordes, der es bei Mercedes nicht in die Spitze geschafft hatte, will Kaufhof aus dem Metro-Konzern ausgliedern. Seine Wachstumsstrategie richtet sich aufs Ausland.